Abschnitt 18 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Bundeslade, Teil 4. Da ereignete sich eines Tages ein unvorhergesehener und aufregender Zwischenfall. Die Zugtiere, erschreckt vielleicht durch besonders dröhnende Posaunenklänge und Paukenschläge, wurden unruhig, drängten beiseite und brachten den Wagen in Gefahr, umzufallen. Usa sprang schnell voran und griff nach der Lade, die im Übergewicht in den Schmutz der Straße zu stürzen drohte. Hierbei hatte er nicht Acht auf eines der scheuenden Rinder, es schlug aus und traf ihn so unglücklich, dass er stracks niederstürzte und ein weniges später seinen Geist aufgab. Panischer Schrecken ergriff jedermann und alle standen fluchtbereit. In abergläubischer Furcht, die schreckliche Lade könnte noch mehr Unheil anrichten, Feuer speien, durch die Lüfte fahren und den Leuten den Kopf abreißen oder auch alle Versammelten auf einmal mit Beulen und Schweren überschütten. Die Nächststehenden drängten eilig rückwärts, es entstand eine weite Leere um den Wagen, die Lade und Ahio, der bestürzt und tief betrübt neben Usa kniete und abwechselnd den Bruder und die verwünschten Rinder ansah. Der Zug drohte sich gänzlich aufzulösen, denn wer irgend konnte, drückte sich schnell zur Seite. In diesem Augenblick zeigte sich aber die überragende Geistesgröße und Gegenwärtigkeit der Priester. Unvorbereitet, unverabredet, erhoben sie die Hände und stießen einhellig Rufe der Verzückung und Begeisterung aus. »Gepriesen sei der Herr Zebaoth! Ein Wunder, ein Wunder! Siehe die Hand des Herrn! Lobet den heiligen Namen, der sich hier geoffenbart hat! Unvergänglich ist die Herrlichkeit Jahwes, der Erretter von Israel, ruht nicht von seinen Taten! Unüberwindlich ist seine Macht! Die Erde ist der Schemel seiner Füße und das Himmelsgewölbe seine diamantne Krone!« Sie überboten einander. Auf einen Wink fielen die Posaunenbläser ein, andere schrien mit, ohne zu wissen warum und zu welchem Zweck. Die Gemüter waren verwirrt, aber das Geheul der Priester lenkte die Angst ab und festigte die Zaghaften. Und ehe eine neue Welle des Schreckens sie überfluten und ehe sie Zeit finden konnten, ihre Meinungen auszutauschen und Entschlüsse zu fassen, hatten sich schon Zadok und Abjatar auf eine erhöhte Tenne, die am Wege lag, geschwungen und standen wie auf einer Kanzel vor der Volksgemeinde. »Fürchtet euch nicht, spricht der Herr, denn er ist euch wohlgesinnt und spendet euch allen den heiligen Segen durch uns und Glück und Wohlstand euch und euren Kindern und Kindeskindern und den Kindern eurer Kindeskinder. Gepriesen werde sein Name, darauf sprechet. Amen, Amen.« »Amen, Amen«, hallte das Echo der tausendköpfigen Zuhörerschaft, und sie waren wieder eingefangen in die Hürde der Worte. »Ein Wunder ist geschehen, ein großes Wunder, wie es der Herr, unser Gott, einst vollbracht, als Mose vor dem grimmen Pharao stand, der unsere Väter nicht ziehen lassen wollte aus Ägypten. Damals befreite er sein auserlesenes Volk, führte es durch die Wüste und gab das Gesetz und ließ die Lade erbauen zum Zeichen des Bundes. Also aber gebot er, wer dem Heiligtum sich nahet mit ungeweihter Hand und nicht Kehatiter ist von Aarons Samen oder wenigstens der anderen Leviten einer, der vergreift sich an Gott und muss sterben des Todes. Und also hat der Herr Zebaoth, gelobet sei er, seine Macht erwiesen und seine Verheißung wahrgemacht und gezeigt, dass er allein der Herr der Heerscharen, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und seine Kraft ungemindert seit je und ebenso die Macht seines Heiligtums. Denn da dieser Frevler Usa die Lade berührte, statt dem Herrn oder seinen Dienern die Versehung zu überlassen, traf den Fürwitzigen der Finger Gottes und streckte ihn nieder zum Zeichen und zur Warnung für alle. Ein Opfer dem Willen des Herrn ist er gefallen. Ihr aber lebet ohne Sorge und Furcht, denn nun erst seid ihr voll entsühnt und geheiliget auf immer da. So ziehet hin in Frieden, preiset den Herrn und senkt eure Herzen in Demut vor seiner Milde und Güte und Herrlichkeit. Auf, lasst uns beten. So sprach Zadok, und Abjatar, ein wenig von Neid erfüllt, musste bei sich zugeben, es war eine treffliche Predigt. Alles Volk betete mit Inbrunst und war erleichtert und befreit. Denn Zadoks Worte hatten alle überzeugt und ihre Seele erfrischt und aufgerichtet und ebenso ihren Mut und ihre Tapferkeit gegenüber unbekannten und unheimlichen Gefahren. Auch David neigte das Haupt. Er bewunderte die Klugheit der Priester und die geläufige Fassung der Zadokschen Ansprache. Für das Volk war das gut und notwendig. Aber er war ein Kenner, ihn konnten schöne Redensarten nicht dumm machen und verblüffen. Das war alles Unsinn. Usa war ja Levit gewesen, oder wenigstens war sein Geschlecht als priesterlich anerkannt. Denn wie hätte man sonst seinen Bruder Eleasar zum hohen Dienste der Lade bestimmen und weihen können? Und Usa selbst hatte sein ganzes Leben hindurch im Hause, in dem die Lade stand, zugebracht, sie sich hunderte Male berührt und gewiss auch in kindlicher Neugier längst unter ihre Decke gespäht. Auf dem Anrühren der verdeckten Lade stand übrigens nach der Überlieferung gar nicht der Tod, sondern nur auf ihrer Betrachtung selbst. Klammer auf, was David nie anders aufgefasst hatte, als ein kluges Mittel, die Neugier von ihrem wirklichen Aussehen und Befund fernzuhalten, Klammer zu. Und hatte nicht vor aller Augen Usa die Lade herausgebracht aus seines Vaters Hause, den Transport die ganzen Tage geleitet, wobei er oft, besonders auf den steigenden Pfaden, die Lade festhielt? Wenn es einen allmächtigen Gott Zebaoth gab, war es dann nicht beinahe Frevel, was dieser Priester geredet hatte? Durfte er als Gottes Finger bezeichnen den Huf eines Rindes? Wenn es ihn gab, David geriet in Verwirrung. Er hatte den Glauben stets verkündet und unnachdenklich bekundet. So forderten es seine Kinderlehre, die Gewohnheit, sein Vorteil und das Gebot der Staatsklugheit. Er hatte auch keine Zeit, sich viel mit Grübeleien aufzuhalten. Zumindest war Jahwe nicht schlechter als die anderen Gottheiten, und an ihm selbst hatte seine Macht sich jedenfalls bewährt. Er hatte also alle Veranlassung, ihm anzuhängen. Für das Volk aber ist weniger von Bedeutung, was es glaubt, als dass es glaubt. Aber nun, diesem Usa war ein Unrecht geschehen. Dass sein Tod irgendwie mit der Lade zusammenhing, war auch für David eine Selbstverständlichkeit. Das entsprach der abergläubischen Anschauung der Zeit, von der auch der König nicht frei war. Dann war es aber das Beste, die Hände von der Sache zu lassen. Was in letzter Zeit von ihrer Wirkung bekannt war, war nur Unangenehmes. Als man sie in den Feldzug mitführte, hatte man statt zu siegen die fürchterliche Niederlage bei Aphek erlitten. Ihr damaliger Hüter, Samuels Vorgänger, der hohe Priester Eli, verlor seine beiden Söhne in dieser Schlacht, stürzte, als man ihm die Nachricht vom Verlust der Lade brachte, vom Stuhl und brach sich das Genick. Bei den Philistern Beulen und Mäuse. Und jetzt, wo man ihr ein Volksfest veranstaltete, ihr Ehren erwies und noch größere zudachte, tötete sie den armen, ihr zärtlich zugetanen Usa in dem Augenblick, als er sie vor der Demütigung bewahren wollte, herunterzupurzeln. Das war ein ganz undankbares, bösartiges und grobes und jedenfalls sehr unheimliches Ding. Man überließ es am besten seinem Schicksal. Vielleicht wollte es auch nicht in den Lärm und die Unruhe eines großen Gottesdienstes, war altersgrämlich, wünschte sich Ruhe und Einsamkeit und genügte sich an ländlichen Verehrungen und Opfern. Das Klügste ist, man lässt Eleasar holen, der die Lade genau kennt und weiß, wie man sie behandeln muss, damit sie kein weiteres Unheil anrichtet. Der mag sie dann wieder an ihren Ort heimgeleiten. Mit Dank für die gehabte Bemühung. Eine Ausrede vor dem Volke zu finden, ist Sache der Priester, die ihn in dieses Abenteuer gelockt haben. Das wird ihnen auch nicht schwer fallen, und für Jerusalem wird man schon etwas anderes ersinnen. Er teilte den Priestern seine Absicht mit. Sie baten ihn aber flehentlich davon zu lassen. Und als sie darauf hinwiesen, dass die Folgen unübersehbar waren, dass man den Widerwillen der Lade nach Jerusalem zu gehen leicht als Abneigung gegen den Herrscher deuten könnte, wurde er unschlüssig. Daran war Richtiges, das ließ sich nicht leugnen. Die Angelegenheit konnte sehr unangenehm werden. Diesmal fand Abiathar einen lösenden Gedanken. Er schlug vor, da die Gründe des Zorns Jahwes dunkel seien, den Plan nicht sofort aufzugeben, sondern eine Probezeit zu bestimmen. erklärte man jetzt dem Volke, dass die Lade zurück wolle zu Abina, Dabins Haus auf den Hügel, so war der Eindruck der denkbar schlechteste. Würde aber des Unglücksfalles wegen eine Unterbrechung angeordnet, so blieb noch alles in der Schwebe. Man konnte inzwischen überlegen und das Verhalten der Lade beobachten. Erwies sich Usas Tod als Zufall und die Lade im Allgemeinen als friedlich und wohlgeneigt, so konnte man sie später doch nach Jerusalem bringen. Anderenfalls musste man sie ohne Aufsehen fortschaffen, verlauten lassen, sie sei, in aller Freundschaft übrigens, von selbst zu Abinadab zurückgewandert. Dann würde man schon weitersehen. Zeit gewinnen ist das Gebot der Stunde. Dieser Rat leuchtete ein und David gebot also. Es traf sich gut, dass ganz in der Nähe des Unglücksfalles ein Haus stand. Dorthin wurde die Lade eilends gefahren und Acht gegeben, dass nicht etwa Ahio sie anfasse. Klammer auf, denn es konnte sich auch um einen Rachefeldzug der Lade gegen die Söhne Abinadabs handeln, etwa wegen früherer Unziemlichkeiten. Klammer zu. Das Gefolge löste sich auf, ein jeder froh, ungefährdet davongekommen zu sein. Nur David, seine nächsten Vertrauten und die Priester blieben noch ratschlagend beisammen. Das Haus in der Nachbarschaft gehörte einem Bauern namens Obed-Edom. Die Lade ihm zuzuführen widersprach eigentlich allen Überlieferungen. Denn der brave Landmann war kein Nachkomme Aarons, auch kein Levit aus den übrigen Geschlechtern, ja, nicht einmal ein Hebräer. Vielmehr stammte er aus Gad, war also philistäischer Abkunft. Er machte auch unter diesem Hinweis den Versuch, gegen den ungebetenen und höchst unerwünschten Gast zu protestieren. Schon sah er seinen und seiner Familie Untergang, aber sein Einspruch half ihm gar nichts. Das Wichtigste war zunächst, der Lade ein Unterkommen zu schaffen. Nach dem vorigen Ehrenaufwand konnte man sie nicht auf offenem Felde stehen lassen, auch hätte sie das sicher sehr übel genommen. Denn selbst in der Zeit der Wüstenwanderung war sie stets in der Stiftshütte vor Wetterunbill geborgen. Vielleicht war sie überhaupt zarter Gesundheit und vertrug längeren Aufenthalt in freier Luft nicht gut. David hielt nach den schüchternen Bitten des armen, geängsteten Obed-Edom sein Haus sogar für ganz besonders geeignet. Jetzt musste ja die Gefährlichkeit oder Harmlosigkeit dieser verdammten, Truhe sich am besten erweisen. Setzte die Lade ihre Tücke fort, verbreitete sie Unheil und Ungedeih, so war es sicherlich besser, den bösen und erzürnten Gott, der in ihr steckte, nicht nach Jerusalem hineinzulassen. Wer weiß, vielleicht war Jahwe die lange Zeit der Abgeschiedenheit langweilig geworden. Klammer auf, denn er ist bei Licht besehen stets reichlich, tumultarisch und liebt Aufregung und Kampf und Abwechslung. Klammer zu. Hatte die Lade verlassen und irgendein Wüstenkobold hatte sich des herrenlosen Unterkommens bemächtigt und trieb Unfug. Wenn aber umgekehrt die Lade sich bei Obed-Edom freundschaftlich benahm, dann war ihre Gutartigkeit und Sanftmut voll erwiesen. Da sie nicht einmal darüber zürnte, dass man sie im Hause eines unreinen Philisters gelassen hatte, dann war die Tötung Usas wirklich nur eine Ausnahmeregung ihrer Gemütsart. Dem letzten dringlichen Flehen des Obed-Edom begegnete David mit unheilverkündender Schärfe. Wenn alles gut abging, sollte ihm das Gastrecht entlohnt werden, einen kleinen Posten im Dienste der Lade, etwa den eines Türhüters, stellte der König in Aussicht. Dazu brauchte man nicht Levit zu sein. Sollte aber bedauerlicherweise die Lade Tod und Verderben speien, so dürfte sich Obed-Edom auch nicht beklagen. Er ging dann mit den Seinen unter in dem Bewusstsein, mit Gott für König und Vaterland gestorben zu sein, der schönste und edelste Tod. Dem friedlichen Ackerbürger leuchtete das nicht ein. Er fand gar keinen Tod schön, sondern das Leben, das beschauliche, arbeitsame und stille Leben im Kreise seiner Angehörigen. Aber solch stumpfsinniger Mangel an Enthusiasmus und Patriotismus nützte ihm nichts. Der König hatte gesprochen. Seufzend musste sich Obed-Edom in sein Los fügen. Die Lade kam in sein Haus. Die anderen atmeten erleichtert auf. Was lag an Obed-Edom? Wer fragt nach dem Einzelnen? Jede große und gerechte Sache fordert Opfer, und es war nicht einmal ein Angehöriger der Volksmehrheit, der Hebräer, sondern nur ein Fremdling im Lande. David kehrte eilends nach Jerusalem zurück. Seine Anwesenheit dort war jetzt doppelt notwendig, um etwaige Unruhen, die der unliebsame Zwischenfall erwecken konnte, im Keime zu ersticken. Bei Obed-Edom blieben zuverlässige Wachmannschaften. Sie sollten aufpassen, dass er die Lade nicht etwa heimlich aus dem Hause schaffe und über ihr Benehmen regelmäßig berichten. Sie hielten sich übrigens in sehr angemessener Entfernung von dem Anwesen und waren von ihrem Auftrag nichts weniger als erfreut. Aber die Lade benahm sich sehr anständig und führte sich ganz ordentlich auf. Obed-Edom und die Seinen taten alles, um ihr Wohlwollen zu gewinnen. Sie opferten ihr reichlich und beteten sie früh, morgens und mittags an. Das ganze Haus, das vorher geruhsam und träge sein Leben abgehaspelt hatte, gewann einen festlichen Anstrich. Die Erregung beflügelte seine Insassen auch zur Arbeit und überall gesteigerten Tätigkeit. Man putzte und säuberte fortwährend, um dem hohen Gast sich würdig zu erweisen. Und da er dies anscheinend wohlgefällig aufnahm, gewann die Fröhlichkeit die Oberhand. Mit Lachen und Singen ging das Tagwerk vor sich, und die etwas schlampige und nachlässig und notdürftig geleitete Bauernwirtschaft gedieh unter diesem wohltätigen Ansporn der Lade ganz vortrefflich. David wollte aber ganz sicher gehen und ließ trotz der regelmäßigen erfreulichen Berichte die Lade an ihrer Stelle. Es konnte eine Falle von ihr sein. Man musste abwarten, ob es sich nicht nur um eine vorübergehende gute Laune handelte. Als aber 3 Monate unverändert verflossen waren, schien ihm alles in bester Verfassung und die Abholung der Lade wurde erneut angeordnet. Diesmal traf man alle erdenklichen Vorsichtsmaßregeln. Nur einwandfreie Leviten leiteten die Überführung, Ahio musste fernbleiben und auch Obed-Edom und seine Kinder, die den liebgewonnenen Hausgenossen ungern scheiden sahen, durften nur ganz von weitem Abschied nehmen. Den Vater trösteten ein gnädiges Wort des Königs und der kleine Beamtenposten, der ihm winkte. Die Kinder aber klagten sehr. Sie ahnten, dass die Zeit der guten Speisen, Opferabfälle und des häufigen Kuchenbackens auf immer vorüber war. Friedlich, vor allem versammelten Volk, nahm die Lade aufs Neue ihren Platz auf dem Wagen ein. Zadok und Abjatar selbst schritten jetzt zu beiden Seiten und unter Hochrufen, Lobpreisungen und der neu einstudierten Sinfonie des Gesamtorchesters setzte der Zug sich wieder in Bewegung. David, der König von Juda und Israel, aber tat noch etwas Besonderes. Es war ihm eingefallen, ob die Lade nicht vielleicht ihm persönlich ein Warnungszeichen hatte geben wollen. Er hatte sich nicht immer ganz ehrfürchtig gegen den Herrn Zebaoth verhalten. Im Innersten hatte er ihm etwas gleichgültig gegenübergestanden und seine Gebete und Danksagungen waren mehr Lippen- als Herzensdienst. Das Verhalten der Lade gab zu denken. Am Ende war an dem, was die Priester von der Macht und Gewalt gerade dieses Gottes redeten und was er als ihr Handwerk nicht allzu hoch bewertet und gewogen hatte, doch mehr. Schaden konnte es keinesfalls, wenn man sich mit Jahwe und seiner Lade so gut wie möglich stellte. Der Tod Usas hatte ihn nachhaltig betroffen und Furcht in ihm erregt, und die Priester hatten während der 3 Monate die günstige Gelegenheit dieser Stimmungen des Königs weidlich ausgenutzt. So hatte er sich entschlossen, in noch nie dagewesener Weise selbst zur Verherrlichung der Lade mitzuwirken. Diesmal schlug er nicht die Harfe. Ohne die Würde des königlichen Mantels, im linnenen Ephod, dem kurzen Leibrock, wie ihn die Priester tragen, stellte er sich an die Spitze des Zuges. Und das ganze Volk sah das unerhörte Schauspiel. Der König tanzte. Tanzte mit aller Macht, sprang wie eine Gemse, die die Lust stößt, federte wie eine vom Baum fallende Frucht, wirbelte wie ein Kreisel, den die Hand der Kinder treibt. Wandelte in feierlichem Gleichschritt vorwärts und zurück, wie rosenbekränzte Jungfrauen, die mit ernsten Mienen Hand in Hand die einzelnen Figuren des kultischen Reigens winden, schnellte sich in die Höhe, angefeuert vom eigenen Schrei, und sank tief in die Knie zurück, wie die Gaukler auf den Festwiesen, drehte sich, schleifte, stampfte den Boden, verschob die Muskeln des königlichen Bauches, reckte, schlang, wellte und verstrickte die Glieder, wiegte den Oberkörper in rhythmischem Takte, geriet in ekstatische Zitterkrämpfe und erregte sich bis zum Schäumen des Mundes. Heulend, wie die geheimnisvollen Brüderschaften der rasenden Propheten und Wahrsager, die um den großen Brunnen von Seku sich versammeln und mit ihrem kreischenden Aberwitz alle Vernünftigen anstecken, mit verzerrten Mienen und verdrehten Augäpfeln, wie die dem Baal Zebub, dem Fliegengott zu Ekron verfallenen und von seinen Dämonen besessenen, so tobte der König von Juda und Israel umher. Die untergehende Sonne goss Feuer auf sein rötliches Haar, überströmte das Gesicht, die nackten Arme und Beine mit Schweiß, der Staub der Landstraße klebte an seinen Füßen, rann strähnend über seinen Körper und hatte den Linnenrock verschmutzt und verfleckt. Und hingerissen und beifällig, angesteckt von dem Tanzrausch ihres Herrschers, folgten viele seinem Beispiele. Der König tanzte. Solch ein Talent hatte niemand an ihm gekannt oder vermutet. Es ging ein Taumel der Verzückung von ihm aus, teilte sich allen mit und schlug seine Wogen dann wieder zu ihm zurück. Immer toller schleuderte und warf er seinen Körper. Nun würde Jahwe doch wohl zufrieden und ihm wohlgesinnt sein. Sein Atem keuchte, sein Körper erzitterte in jeder Faser. Seine Augen glühten, und wenn er hochsprang und sein Rock sich blähte, konnte jedermann sehen, wie seine königliche Unterleiblichkeit zu Ehren Gottes sich durchaus entblößte. So raste der Zug dahin, so sprang, jagte, taumelte er durch das Misttor, den südlichen Zugang der Stadt, durch die Gassen von Jerusalem, erwartet und bewillkommt von der ganzen Bevölkerung, die den Lärm und die hingerissene Begeisterung noch vervielfältigte. Das Gottesheiligtum war angelangt. Segen und Freuden für alle. Lobet den Herrn, predigt seinen Namen, gedenket seiner Wunder und seines Bundes immer da. Bringet Geschenke dem Herrn und betet ihn an. Alles, was Odem hat, preise den Herrn. Halleluja. Ein Volksfest begann, wie es nicht erhört war in Juda und Israel. Jeder, auch der Ärmste, Mann und Weib, erhielt Rosinenkuchen, Feigen, Öl, Wein und Fleisch geschenkt, selbst das Gesinde und die Jebusiter, die sich hinzudrängten. Aus der Umgegend und weit her waren die Teilnehmer gekommen und alle waren glücklich und erleichtert. Das königliche Haus war vollständig vertreten. Die Leibwache, die Knechte, die Hofleute, sogar die Haremsdiener durften ein Weilchen zusehen. Die Frauen des Volkes hatten sich unter die Männer gemischt. Die der Vornehmen beobachteten dicht gedrängt von den Dächern und aus den Hofausgängen das herrliche Schauspiel des Einzugs, und alle jauchzten. Heil, König David, heil, gepriesen sei der Tänzer Gottes. Was verschlug es, dass eine einzige Stimme der Missbilligung in den Jubelchor sich mengte, dass seine Gattin Michal den König verächtlich nannte und sich ihm entzog an diesem Abend und für alle Zeit? Es gab der Weiber mehr. Man brauchte nur Umschau zu halten von den Dächern. Mochte sie verkümmern und vertrocknen in ihrer verspäteten Altjüngferlichkeit, der Ärger über ihr Benehmen verflog bald. Zu groß. Zu deutlich war der Erfolg, als dass man sich aufhalten konnte mit dem dummen, spröden Stolz dieser missgünstigen Saulidin. Mit der Lade war das Symbol der göttlichen Gnade eingekehrt auf dem Zion. Jetzt war das Davidsreich festgegründet und vor allem Sturm gewahrt in fernste Zukunft. Gott und der König. Schlachtruf für Juda Israel, der die Feinde bezwingt und die Herrschaft ausbreitet über alle Völker der Erde. Gott und der König. Diese heilige Zweieinigkeit schreckt unruhige Gemüter und hält sie danieder, denn alle Gunst und alle Macht des Himmels und der Erde begegnen sich in diesem Worte. Über fernste Länder und Zeiten wird der Glanz, der von Jahwe und David ausgeht, sich verbreiten. Über alle Heimstätten der Menschen erhebt die eine sich, die der Sitz des höchsten Königs und des allerhöchsten Gottes ist. Die Davidstadt, die Stadt der Bundeslade, die Stadt der Verheißung und der Erlösung, die Königin unter den Städten, die Heilige, Jerusalem. Ende von Abschnitt 18, gelesen von Alice Stein.